Lektion 3 im Beruf. Was machen Sie heute um 9 Uhr? Da habe ich die Wochenbesprechung. Was machst du morgen um 9 Uhr? Da bin ich in Bad Vilbel.